Heinz Fischer, von Dirk Stermann liebevoll der Geschwinde genannt, stellt sich heuer ein zweites Mal der Herausforderung, als Bundespräsident zu kandidieren. Wobei, so geschwind, wie sein Spitzname es vermuten ließe, geht er dieses politische Abenteuer eigentlich nicht an. Eher sehr bedächtig und langsam. So wie sich das für einen Heinz Fischer gehört. Besonders gut kommt sein enormes Temperament immer dann zum Ausdruck, wenn sich unser Herr Bundespräsident mit neckischem Hüftschwung und voller Motivation am Nationalfeiertag auf einen roten Samtzettel flaggt und mit staatsmännisch dramatischem Blick die Worte: Meine Damen und Herren, ich bin's, Dr. Heinz Fischer, Ihr Bundespräsident, in die Kamera sagt. Doch nicht nur was ausdrucksstarke Gestik und mitreißende Rhetorik betrifft, hat Heinz Fischer einiges zu bieten. Auch seine einzigartige Haarpracht entspricht vollends den Erwartungen modebewusster Wählerinnen und Wähler. Stets nicht nur um den Halt der Koalition, sondern auch seiner großväterlichen Sturmfrisur bemüht, ist er der unumstrittene, inoffizielle best-styled Frontman of a European country. Aber genug der modischen Eskapaden, unser Bundespräsident hat in den letzten 6 Jahren schließlich noch andere Taten vollbracht, als sich stundenlang die Haare zu kämmen. Zum Beispiel hat er 2 Regierungen angelobt. Anfang 2007 die Regierung Alfred, ich wollte schon immer Bundeskanzler werden, Gusenbauer, und schließlich Ende 2008 die Regierung Weihnachtsmann. Da beide Bundeskanzler der SPÖ angehören und Fischer selbst lange Zeit SPÖ-Politiker war, dürfen sie ruhigen Gewissens als Fisherman's Friends bezeichnet werden. Wenn auch die große Koalition nicht immer einfach war und ist. So wie die englische Sprache, so scheint es. Der studierte Jurist stößt zwar auf viel Sympathie, sein Englisch jedoch ist leider nicht gerade so yellow from the egg. Heinz Fischer, der heuer bereits 72 Lenze zählen wird, hat die österreichische Politik aber tatsächlich mitgestaltet. Vor 2,5 Jahren etwa, als der gebürtige Steirer den Lissabonner Reformvertrag unterschrieb, was ihm seine jetzige Konkurrentin Rhabarbara Rosenkranz immer noch vorwirft. Sie ist nämlich der Meinung, man hätte damals eine Volksabstimmung durchführen müssen. Volksabstimmung hin oder her. Auch National- und Bundesrat kamen mit dem ansonsten so friedliebenden HiFi in Konflikt. Die Novelle der Gewerbeordnung im Jahr 2007 passte unserer politischen Stereoanlage so gar nicht in den Kram und wurde deshalb nicht von Heinz Fischer unterzeichnet. Das hat ein Bundespräsident der Zweiten Republik noch nie vorher gemacht. War allerdings nicht das erste Mal, dass der Geschwinde zum Rebell mutierte. Schon 1989 machte er mit einem Siegheilruf im Parlament auf sich aufmerksam. Der Ausruf galt einem damaligen FPÖ-Politiker, der in blauer Manier wieder einmal von der politischen Kanzel wetterte, aber vorher vergessen hatte, die Bedeutung des Wortes Ironie im Duden nachzuschlagen. Ein Jammer, denn diese Saga wird unserem Opa der Nation noch heute nachgetragen. In seinen fast 50 Jahren als politisch aktive Beruhigungstablette hatte Heinz Fischer schon viele Funktionen inne. Vom SPÖ-Clubobmann über Bundesminister für Wissenschaft und Forschung bis hin zum ersten bzw. zweiten Nationalratspräsidenten. Heute, da er sich zum zweiten Mal um das höchste Amt im Staate bewirbt, widmet er sich ganz elementaren Dingen. Unser Handeln braucht Werte, so lautet sein aktueller Wahlspruch. Leider nicht ganz klar wird dabei, welche Werte denn hier gemeint sind. Sind es die Temperaturwerte, die Leberwerte oder doch die Inflationswerte? HiFi wird in den nächsten 6 Jahren genügend Zeit haben, darüber nachzudenken. Denn eines ist sicher, auch wenn er 2 mehr oder weniger ernstzunehmende Konkurrenten hat, der Sitz des Bundespräsidenten bleibt ihm mit Sicherheit erhalten.